Genau, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und zwar kam dieser Vortrag so zustande, dass wir letztes Jahr mit der EZ3W einen Themenschwerpunkt zu Autoritarismus gemacht haben. Ich habe die Ausgabe auch dabei. Und da haben wir relativ lange im Vorfeld diskutiert, was denn für uns eigentlich der Kern von Autoritarismus ist. Und wir waren tatsächlich fast an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das Geschlechterverhältnis ist so zentral in der Auseinandersetzung mit Autoritarismus, dass wir den ganzen Themenschwerpunkt dazu machen. Das ist am Ende dann doch nicht passiert, aber es gab eben einen Artikel von mir, der den gleichen Titel trägt wie dieser Vortrag jetzt hier, der Bauch gehört mir, zum patriarchalen Kern des Autoritarismus. Genau, und das ist letztes Jahr ungefähr um die Zeit erschienen und dann kam irgendwann eine E-Mail von Emma und Fritz mit der Frage, ob ich daraus nicht einen Vortrag machen könnte. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Artikel zu einem Vortrag umschreibe oder übersetze. Ich hoffe, das funktioniert und es ist auch das erste Mal, dass ich den Vortrag halte. Also ich bin auch ein bisschen gespannt und hoffe, das geht alles so auf, wie ich mir das gedacht habe. Ich werde in dem Vortrag über sehr deprimierendes Elend sprechen. Es wird um Gewalt gegen queere Menschen gehen. Also ich werde auch immer wieder transfeindliche Aussagen zitieren, nur so als kleine Vorwarnung auch. Ich werde einen Schwerpunkt legen auf die Situation in den USA. Da gucke ich mir zuerst die Gesetzeslage an, weil ich die eben gerade sehr beunruhigend finde. Da geht es zuerst um reproduktive Rechte, dann um Angriff auf die Rechte von Transpersonen in den USA und am Ende noch kurz um die sogenannten Bookbans, also das Versuch, Bücher zu verbieten. Dann mache ich einen kleinen Teil zu Deutschland, auch so einen kleinen Überblick darüber, wie hier die rechtliche Lage ist und dann aber einen Schwerpunkt auf Übergriffe auf Queers, die in den letzten 2 Jahren eben massiv zugenommen haben. Und am Ende führe ich das dann alles zusammen mit so einer theoretischen Klammer dazu, warum meiner Meinung nach Autoritarismus und Geschlecht ganz eng verbunden sind. Genau, dann würde ich direkt loslegen. Ich beginne mit dem 24. Juni 2022. Das war der Tag, an dem der oberste Gerichtshof der USA das Grundsatzurteil Roe vs. Wade aufgehoben hat. Das war das Grundsatzurteil, das bis dato das Recht auf Abtreibung in den USA garantiert hat. Und gerade hier in den Medien hatte man manchmal so ein bisschen Eindruck, dass viele davon regelrecht schockiert waren und dass es so als politisches Erdbeben, das irgendwie plötzlich kam, geframed wurde. Und es war auf jeden Fall ein politisches Erdbeben. Dass es plötzlich kam, kann man meiner Meinung nach nicht sagen. Das ist eine jahrelange Entwicklung, die, wenn man will, bis in die 80er Jahre zurückverfolgbar ist. Und zwar sind die 80er eben der Zeitpunkt, wo in den USA die religiöse Rechte, die damals sich so wirklich als Bewegung formiert hat, strategisch auf reproduktive Rechte als Thema sich so fokussiert hat, um ein bis dahin ungenutztes Wählerinnenpotenzial zu aktivieren. Und schon damals war klar, dass das nicht über Wahlen funktionieren wird. Also die Themen, die damals gesetzt wurden, also vor allen Dingen Kontrolle über Reproduktionsfähigkeit von Personen mit Uterus und teilweise auch der Kampf gegen Verhütungsmittel, das waren auch damals schon keine Themen, mit denen man in den USA Wahlen gewinnen konnte. Und das sind es auch heute nicht. Also so als Einschätzung oder ein paar Zahlen, 71% der AmerikanerInnen unterstützen die gleichgeschlechtliche Ehe. 85% sind der Meinung, dass Abtreibungen legal sein sollten und 91% der AmerikanerInnen sprechen sich für Verhütungsmittel aus. Und das sind alles drei Dinge, die den religiösen Rechten in den USA ein massiver Dorn im Auge sind. Und weil damit aber eben keine Wahlen zu gewinnen waren, hat man sich relativ schnell auf den rechtlichen Weg fokussiert und eben versucht, diese Minderheitenmeinungen, die das dann eigentlich sind, über Gerichte durchzusetzen. Deswegen ist auch die Besetzung des obersten Gerichtshofes so ein umkämpftes Thema in den USA. Und etwa 40 Jahre oder nach der Gründung der Federalist Society muss man dieser Strategie tatsächlich leider Erfolg attestieren. Die Federalist Society wurde 1982 gegründet. Das ist eine Juristinnenvereinigung, kann man so bezeichnen als die wichtigste juristische Organisation der Rechten in den USA. Anders als eben die Demokratische Partei hat dann die Republikanische Partei, die teilweise auch wieder strategisch von dieser religiösen Rechten unterwandert wurde, mit allen Mitteln um die Dominanz in Gerichten und vor allen Dingen im obersten Gerichtshof gekämpft. Die RichterInnen am obersten Gerichtshof werden auf Lebenszeit ernannt. Das heißt, sie haben in der Regel eine sehr viel längere Wirkungszeit als die meisten gewählten PolitikerInnen. Und diese Strategie wurde in den 80er Jahren erarbeitet, angefangen umzusetzen und den Höhepunkt kann man eigentlich sehen in der ersten Präsidentschaft von Donald Trump, der gleich 3 RichterInnenposten neu besetzen konnte. Und er ließ sich eben bei der Auswahl der Kandidatin für den obersten Gerichtshof von der Federalist Society beraten und mindestens 5, je nach Quellenlage auch 6, das ist ein bisschen umstritten, der aktuellen 9 RichterInnen am obersten Gerichtshof waren oder sind Mitglieder der Federalist Society. Genau, und das ist eine Entwicklung, die meiner Meinung nach, außer bei Personen, die sich eben sehr mit diesem Thema beschäftigt haben, so in der Allgemeinheit lange nicht ernst genommen wurde. Also gerade diese religiöse, sehr autoritär geprägte Rechte wurde sehr lange als randständige Spinner in Anführungszeichen abgetan. Und ich finde, es gab über die letzten Jahrzehnte auch so einen Diskurs, teilweise auch in der deutschsprachigen Linken, wo man so den Eindruck bekommen hat, dass gesellschaftliche Rechte und Freiheiten so einen gewissen Fortschritt, zwar einen langsamen, aber stetigen Fortschritt unterliegen und dass gerade Erfolge im Bereich Frauen- und queerer Rechte so auf eine Art als unumkehrbar wahrgenommen wurden. Und in dem Bezug war dann eben dieses Urteil vom 24. Juni 2022 tatsächlich ein Erdbeben, weil damit so für eigentlich alle auf einen Schlag klar war, dass dem nicht so ist. Also dass eben ein Urteil, das über Jahrzehnte das Recht auf Abtreibung gesichert hat, von einem auf den nächsten Moment gekippt werden kann. Und damit hat dieser Backlash gegen reproduktive Rechte in den USA eigentlich erst so richtig begonnen, weil aufgrund der Tatsache, dass es eben keine bundesweite Regelung in den USA gibt zum Thema Schwangerschaftsabbruch, ist dann die Gesetzesgebung an die Bundesstaaten gefallen. Und tatsächlich hatten viele konservativ regierte Bundesstaaten schon restriktive Abtreibungsgesetze sozusagen auf Halde für den Fall, dass irgendwann Roe versus Wade gekippt wird. Das heißt, diese Gesetze sind dann teilweise direkt automatisch in Kraft getreten und verbieten oder erschweren Abtreibungen extrem. Seit dem Urteil von 2022 haben 14 Staaten Abtreibungen verboten in den USA. In South Carolina und in Georgia sind Abtreibungen nur noch bis zur 6. Schwangerschaftswoche möglich. Das ist ein Zeitraum, in dem viele Schwangere noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt schwanger sind. Das drastischste Gesetz in Bezug auf Abtreibungen gibt es im Moment in Idaho. Dort sind Abtreibungen nur noch dann möglich, um das Leben der Mutter zu retten. Andere Risikofaktoren bezüglich der Gesundheit der Mutter oder auch Vergewaltigung sind kein Grund mehr, eine Abtreibung durchführen zu lassen. Andere Staaten haben ähnlich strikte Gesetze, aber anders als Idaho eben noch Ausnahmen im Fall von Vergewaltigung, Inzest oder Gefahr für die Gesundheit der Mutter. Im Moment ist die Situation so, dass die US-amerikanische Bundesregierung gegen dieses Gesetz in Idaho geklagt hat. Das hat zunächst eine aufschiebende Wirkung gehabt, aber nach einer Entscheidung von Anfang Januar dieses Jahres ist es jetzt vorläufig in Kraft getreten und zwar so lange, bis es zur Anhörung vom Supreme Court, also vom obersten Gerichtshof, kommt, was voraussichtlich im April sein wird. Mehrere Staaten in den USA haben zudem Regelungen erlassen, die die Beihilfe zur Abtreibung kriminalisieren und auch wieder mit Idaho versucht jetzt auch der erste Staat, den Zugang zur Abtreibung in anderen Staaten zu erschweren. Anfang Mai 2023 ist dort ein Gesetz in Kraft getreten, das das Reisen von Minderjährigen zum Zwecke einer Abtreibung unter Strafe stellt, wenn diese Reise ohne die Zustimmung der Eltern erfolgt. Und auch Dritte, die bei dieser Reise behilflich sind, egal ob Verwandte oder FreundInnen, werden kriminalisiert und zwar unter dem Straftatbestand des Abortion Traffickings, auf das stehen in Idaho 2 bis 5 Jahre Gefängnis. Auch gegen dieses Gesetz wurde geklagt und zwar von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen im Sommer letzten Jahres. Im November wurde das Gesetz dann vorläufig außer Kraft gesetzt. Es ist aber noch nicht komplett vom Tisch. Eine andere Entwicklung, die noch zu nennen wäre, ist ein Urteil auch wieder von einem Gericht in Texas. Also auch hier wieder, es sind sehr, sehr oft Gerichte, die diese konservativen Entscheidungen durchdrücken. Ein Gericht in Texas hat letzten April die Zulassung des Medikaments Mifepriston ausgesetzt. Das ist ein Medikament für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, das in den USA auch für etwa 50% aller Abtreibungen verwendet wird und seit über 20 Jahren im Land zugelassen war. Auch gegen dieses Urteil hat die Bundesregierung geklagt. Da wurde dann erstmal die Zulassung wieder genehmigt, aber nur eingeschränkt. So durfte das Medikament dann nicht per Post verschickt werden, was eine extrem krasse Einschränkung war. Dafür viele ungewollt Schwangere in abgelegenen Regionen oder eben in Staaten, in denen sonst sehr strikte Abtreibungsgesetze gelten, die Pille per Post der letzte Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch war. Nach einer weiteren Klage hat der Supreme Court dann das Medikament wieder vollumfänglich zugelassen bis zu seiner endgültigen Entscheidung, die jetzt auch im Juni voraussichtlich ansteht. Und wenn man sich diese Entwicklungen vor allen Dingen auch der letzten 2 Jahre anschaut, dann muss man leider kontestieren, dass Schwangerschaftsabbrüche in den USA immer weiter kriminalisiert werden. Es gibt mittlerweile in einigen Staaten sogar die Überlegung, also es gibt dazu noch keine Gesetze, aber die Diskussionen sind da, einen Schwangerschaftsabbruch als Mord zu behandeln, inklusive der entsprechenden Bestrafung. Und da die Erinnerung, in den USA gibt es in einigen Staaten noch die Todesstrafe. Und ich finde es bei dieser ganzen Diskussion um Schwangerschaftsabbruch immer sehr wichtig zu betonen, dass davon nicht nur ungewollt schwangere Personen betroffen sind, sondern dass auch Komplikationen während einer gewollten Schwangerschaft einen Schwangerschaftsabbruch medizinisch notwendig machen können. Außerdem hat sich in den USA mittlerweile so Dynamik entwickelt, dass Schwangere, die eine Fehlgeburt erleiden, mittlerweile unter Generalverdacht gestellt werden, abgetrieben zu haben. Und hier zur Erinnerung, etwa 10-20% aller Schwangerschaften enden mit einer Fehlgeburt. Auch hier ein relativ, fand ich, krasses Beispiel, ein Fall von Ende letzten Jahres. Da regte der Fall von Brittany Watts Aufsehen. So eine Person aus Ohio, die wegen angeblicher Leichenschändung nach einer Fehlgeburt angeklagt wurde. Sie hatte zu Hause eine Fehlgeburt erlitten und diese die Toilette runtergespült, dann von der Polizei in ihrem eigenen Haus verhaftet worden, nachdem die Polizei ihre Toilette untersucht hatte. Dass die Polizei überhaupt involviert war, hatte damit zu tun, dass das Krankenhaus, in dem sie kurz vorher behandelt wurde, die Polizei verständigt hat. Anfang Januar wurde die Anklage gegen Watts dann fallen gelassen. Aber allein, dass eine Anklage im Raum stand, zeigt, finde ich, wie bedrohlich die Lage mittlerweile ist. Ich habe jetzt bisher fast ausschließlich über Gesetze gesprochen, die schon erlassen sind. Und wenn man sich aber diese Entwicklung anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass das lange noch nicht das Ende des Angriffs auf reproduktive Rechte ist. Die Journalistin Annika Brockschmidt, eine ausgewiesene Kennerin der religiösen Rechten in den USA, hat in Bezug auf das Ende von Roe vs. Wade mal gesagt, Zitat, das Ende von Roe war erst der Anfang. Die Abschaffung von Abtreibungs- und Fehlgeburtsmedikation steht noch auf der christlich-nationalistischen Wunschliste, genauso wie Verhütungsmittel und künstliche Befruchtung. Diese Einschätzung von ihr kommt daher zustande, dass relativ viele Grundsatzurteile in den USA, die Rechte von Queers und reproduktive Rechte betreffen, ähnliche Begründungen haben wie das Urteil von Roe vs. Wade. Und zwar geht es in all diesen Urteilen um das Recht auf Privacy, mit dem eben auch Roe vs. Wade begründet wurde. Unter anderem sind mit dem Recht auf Privacy auch der Zugang zu Verhütungsmitteln garantiert, die gleichgeschlechtliche Ehe wurde so begründet und auch die Entkriminalisierung von Homosexualität. Und das ist ein relativ pessimistischer Ausblick, aber so rein rechtlich gesehen mit der aktuellen Zusammensetzung des obersten Gerichtshofes könnte es passieren, dass all diese Grundsatzurteile auch mit einer ähnlichen Argumentation wie Roe vs. Wade wieder in Frage gestellt werden. Vor ein paar Wochen gab es dann noch ein Urteil in Alabama, das Brockschmidts Einschätzung meiner Meinung nach ziemlich bestätigt. Und zwar entschied dort der oberste Gerichtshof des Bundesstaates, dass Embryonen beziehungsweise befruchtete Eizellen den rechtlichen Status von Kindern erhalten. Das war ein Urteil, in dem es explizit um Kinderwunschkliniken ging und um künstliche Befruchtung und eben um Embryonen, die in diesen Kinderwunschkliniken eingefroren sind. Und das Urteil hat dann dazu geführt, dass es für ein paar Wochen in Alabama all diese Kliniken ihre Arbeit eingestellt haben, weil die rechtliche Lage völlig unklar war, was jetzt eigentlich passiert mit den Embryonen, die schon in diesen Kliniken liegen, was das für die Familien bedeutet, die da Eizellen gelagert haben und so weiter und so fort. Also da hängt eine ganze Reihe extrem problematischer ethischer Fragen dran. Also was bedeutet es eigentlich, wenn ein Zellhaufen zum Menschen erklärt wird? Was passiert, wenn dann die befruchtete Zelle eingesetzt wird und die Person aber dennoch nicht schwanger wird? Oder auch können Frauen gezwungen werden, sich existierende Embryos aus diesen Kliniken einsetzen zu lassen? Oder ist es dann in der Argumentation von diesem Gericht vertretbar, dass man Menschen einfach eingefroren lagert? Vor genau einer Woche, letzten Donnerstag, wurde dann im Parlament von Alabama eine Gesetzesvorlage verabschiedet, die künstliche Befruchtung nach dem Urteil weiter ermöglichen soll. Das ist allerdings nur eine Übergangslösung und ändert eben nichts an dem grundsätzlichen Problem, das meiner Meinung nach hinter diesen Urteilen steht. Es geht dabei, anders als die religiöse Rechte immer wieder behauptet, nicht um den Schutz von Leben, sondern um die Kontrolle über die Körper von Frauen. Und ein elementares Werkzeug, sich absolute patriarchale Kontrolle zu sichern, ist eben die Schaffung von Persönlichkeitsrechten für Embryonen und Föten. Und auch hier hat Brockschmidt eben die Einschätzung, dass das Urteil in Alabama nur das erste von vielen war. Ich mache jetzt hier so einen kleinen Cut, das war jetzt der Teil, wo es um reproduktive Rechte ging und schaue mir jetzt noch die Situation von queeren und Transpersonen in den USA an. Zeitgleich mit diesem Angriff auf reproduktive Rechte findet auch ein massiver Angriff auf die Rechte von insbesondere Transpersonen in den USA statt. Also mittlerweile ist in sehr vielen Staaten, wo das früher legal war, die Möglichkeit teilweise wieder rückgängig gemacht worden, teilweise einfach nie erlaubt worden, den Geschlechtseintrag ändern zu lassen. Also dass Personen nach einer Transition nicht den Geschlechtseintrag in den Dokumenten an ihre Geschlechtsidentität anpassen können. Und sogenannte Gender-Affirming Care, sowas wie Hormontherapien und so weiter umfasst und nicht nur von Transpersonen in Anspruch genommen wird, ist aktuell in 19 Bundesstaaten massiv eingeschränkt. Missouri hatte da eine Zeit lang die weitgehendste Regelung. Dort konnten erwachsene Personen nur dann Gender-Affirming Care in Anspruch nehmen, wenn nach einer längeren Therapie andere angebliche Vorerkrankungen wie Depression oder Autismus ausgeschlossen bzw. behandelt werden. Nur dann gab es überhaupt die Chance auf Zugang zu Gender-Affirming Care. Und das ist meiner Meinung nach besonders perfide, weil in diesem Framing dann Transgeschlechtlichkeit zu einer psychischen Erkrankung wird. Also wenn man sagt, die Person muss vorher in Therapie gewesen sein und es müssen andere Vorerkrankungen ausgeschlossen sein, damit wird dann die Transgeschlechtlichkeit zu einer angeblichen Krankheit. Und hinzu kommt da dann auch noch eine behinderfeindliche Herangehensweise an das Thema, weil Autismus beispielsweise keine Krankheit ist und auch nicht behandelt oder geheilt werden kann. Also eine autistische Transperson hätte in Missouri zu der Zeit einfach keine Chance auf Gender-Affirming Care gehabt. Mittlerweile können Erwachsene wieder eingeschränkt Zugang zu Gender-Affirming Care auch in Missouri bekommen. Es wird allerdings nicht mehr über das bundesstaatliche Gesundheitssystem finanziert und auch Personen, die im Gefängnis sitzen dürfen, keine Gender-Affirming Care bekommen. Das heißt, dass Transpersonen, die in den Knast kommen, beispielsweise gezwungen sind, ihre Hormontherapien abzubrechen von einem auf den nächsten Tag. Ein anderes großes Thema in den USA sind gerade die sogenannten Bathroom Bills, also Toilettengesetze, die auch vor allen Dingen in den Südstaaten mittlerweile fast überall erlassen wurden, dass Transpersonen eben nicht die Toiletten, aber teilweise auch Umkleidekabinen etc., also alles, was es so nach Geschlecht getrennt in öffentlichen Räumen gibt, entsprechend ihre Geschlechtsidentität benutzen dürfen. Florida hat da die am weitgehendste Regelung, wo Transpersonen eben auch für das Nutzen der angeblich falschen Toilette verhaftet werden können. Ich habe dazu noch ein Zitat mitgebracht von Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida und der bis vor kurzem auch noch im Rennen um die Kandidatur der Republikanischen Partei für die Präsidentschaftswahlen aktiv war. Der sagte bei der Pressekonferenz, als es um dieses Gesetz ging, Zitat, "A woman should not be in a locker room having to worry about someone from the opposite sex being in the same locker room." Also eine Frau sollte sich keine Gedanken darüber machen müssen, dass eine Person des anderen Geschlechts sich in der gleichen Umkleidekabine wie sie aufhält. Und das ist eben so eine ganz klassische Dog Whistle, die von den Rechten in den USA sehr oft benutzt wird, dass man eben nicht explizit sich gegen Transpersonen wendet, aber hier einfach so völlig nebenbei behauptet wird, dass eine Transfrau ja keine Frau ist, sondern Mann sein muss und deswegen eine Bedrohung für Frauen in den Umkleiden darstellt. Genau, und dann würde ich zuletzt noch auf ein Gesetz in Iowa eingehen, bevor ich dann auch mit den USA zum Ende komme. Das war tatsächlich, also ich beschäftige mich relativ viel mit der Gesetzeslage in den USA, wie man jetzt vielleicht auch schon gemerkt hat. Aber da bin ich tatsächlich bei der Recherche für diesen Vortrag auch nochmal wirklich schockiert gewesen. Und zwar hat Iowa letzten Monat einen Gesetzesentwurf diskutiert, also der ist noch nicht durch, aber in der Diskussion, der Markierungen auf Geburtsurkunden von Transpersonen vorsieht. Also dass selbst wenn die Person noch ihren Geschlechtseintrag ändern kann, was in Iowa gerade rechtlich noch möglich ist, auf der Geburtsurkunde immer vermerkt sein wird, was eigentlich das Geschlecht war, das bei Geburt der Person zugewiesen wurde. Es ist auch nicht so ganz klar, ob dann beide Geschlechter da stehen oder ob es einfach ein Zeichen gibt, was auf diesen Geburtsurkunden vermerkt wird. Aber auf jeden Fall ist es dem Staat Iowa anscheinend extrem wichtig, immer zu wissen, dass eine Person transidentitär ist. Dann mache ich jetzt nochmal einen kleinen Sprung zu einem Thema, das es hier, glaube ich, auch relativ in die Medien geschafft hat. Und zwar die Tatsache, dass in den USA gerade an Schulen auch wieder vor allen Dingen vermehrt in den letzten 2 Jahren, das ist ein Thema, was es davor auch schon gab, aber das einfach massiv zugenommen hat in den letzten 2 Jahren, es immer wieder dazu kommt, dass Bücher verboten werden. So mit inhaltlich ein bisschen Schwerpunkt zu Bücher zu Sexualaufklärung, vor allem queerer Sexualaufklärung, aber wirklich ganz breit gestreut, also auch zu allen möglichen anderen Themen. Es sind vor allen Dingen Autorinnen tatsächlich betroffen von diesen Bookbans, auch so große Namen wie die Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison. Laut dem Autorinnenverband Pan America sind im Schuljahr 2022/23 3.362 Fälle bekannt geworden, in denen an Schulen der Zugang zu Büchern verboten oder beschränkt werden sollte. Das ist eine Zunahme von 33% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ging dabei um über 1.500 Buchtitel. Und auch hier finde ich es wichtig zu betonen, dass das jetzt nicht zufällig ist, dass das in den letzten 2 Jahren so zugenommen hat, sondern dass auch hier rechte Gruppierungen ganz gezielt Schulen als Politikfeld für sich entdeckt haben. Und da dann eben auch sich für Schoolboards haben aufstellen lassen, für Wahlen, die eben sonst relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen haben und dann massive Identitätspolitik in diesen School Districts betrieben haben. Da ist besonders die Gruppierung Moms for Liberty zu nennen. Das ist eine rechtsextreme Frauengruppierung, die Donald Trump unterstützt und die eben in ganz vielen Schuldistrikten sich für diese Schoolboards haben aufstellen lassen. Neben der Tatsache, dass SchülerInnen dann eben nicht mehr Zugang zu Büchern haben, zu denen sie vorher ganz selbstverständlich Zugang hatten, gibt es auch noch weitere Konsequenzen von diesen Bücherverboten. Beispielsweise der Fall der Lehrerin Kate Rindle, die hat letztes Jahr, glaube ich, in Georgia, in der Nähe von Atlanta, ihren Job verloren, also sie ist tatsächlich gefeuert worden, weil sie mit ihrer 5. Klasse das Buch My Shadow is Purple gelesen hat. Und die Begründung für ihre Entlassung war, dass sie ein Buch mit der Klasse gelesen hat, das Zitat considers gender beyond binary, also dass in dem Buch eben auch um Geschlechtsvorstellungen jenseits von Zweigeschlechtlichkeit geht. Und neben Schulen sind auch Bücher in öffentlichen Bibliotheken betroffen. Der Bibliotheksverband American Libraries Association hat von Januar bis September 2023 1.915 Versuche registriert, bestimmte Bücher zu verbieten. Auch hier ist es eine massive Zunahme zum Vorjahr von über 20%. Und bei all diesen Entwicklungen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, von Gesetzesvorhaben, von Urteilen und auch diesen Bücherverboten, geht es darum, die Existenz von queeren Menschen ja eigentlich auszulöschen. Also es geht erstmal darum, queeres Leben aus der Öffentlichkeit zu verbannen und dann aber auch tatsächlich vor allen Dingen in Bezug auf Transpersonen queeres Leben in den USA zu verunmöglichen. Wenn man das politisch einordnet, dann ist das ein extrem gut finanzierter, breit angelegter politischer Kulturkampf mit dem Ziel, die gesellschaftlichen Verhältnisse in den USA in die Zeit der 50er Jahre zurückzudrehen und ein patriarchales, rechtes, christliches und eigentlich muss man auch noch ergänzen, weißes Land zu schaffen und eben die Erfolge der Frauenrechts-, LGBTIQ- und Bürgerrechtsbewegung der letzten Jahrzehnte zurückzudrehen. Ich habe dazu noch ein Bild mitgebracht von der Netflix-Serie A Handmaid's Tale, der Report der Markt. Der beruht auf einem Roman von Margaret Atwood von 1985. Und ich habe bei der Recherche für den Vortrag jetzt mehrmals an dieses Buch denken müssen. Das ist eben eine christliche Dystopie, in der massive Kontrolle über die Reproduktionsfähigkeit von Frauen herrscht. Das Buch ist 1985 erschienen. Aber wenn man sich die Gesetzeslage anschaut, dann sind wir heute sehr viel näher an dieser dystopischen Vorstellung von Atwood, als es die USA zu Erscheinen dieses Buches waren. Das ist übrigens auch eines der Bücher, das immer wieder verboten werden soll an Schulen. Ich bin jetzt mit den USA durch und würde jetzt kurz noch auf die Situation in Deutschland eingehen und möchte da noch mal kurz daran erinnern, dass rein rechtlich gesehen Abtreibungen in Deutschland auch verboten sind. Also sie sind nach Paragraf 218 im Strafgesetzbuch steht Abtreibung unter Strafe. Sie kann aber unter bestimmten Bedingungen straffrei sein. Das sind hier vor allen Dingen die Einhaltung der 12 Wochen Fristregelung und eine Beratungspflicht. Und das ist der Stand relativ lange in Deutschland. Es gibt jetzt immer wieder Diskussionen, das zu ändern. Und wenn man sich anschaut, wie schnell so ein Grundsatzurteil, das über Jahrzehnte in den USA als sichere Regelung für die Garantie von dem Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen gesehen wurde, wie schnell das gekippt werden kann, dann erscheint die Regelung in Deutschland noch prekärer, als sie es eh schon ist. Und genau deswegen sind so Initiativen wie jetzt gerade in Frankreich, wo das Recht auf Abtreibung Verfassungsstatus bekommen hat, extrem wichtig meiner Meinung nach, weil es dann eben nicht reicht, dass es einmal einen Regierungswechsel oder ein Urteil von einem konservativen Gericht gibt, sondern sobald es einen Verfassungsrang hat, eben sehr viel schwerer ist zu ändern. Genau, und diese christlichen Netzwerke, mit denen ich mich in den USA viel beschäftigt habe, die gibt es auch in Deutschland. In Bezug auf queere Sexualaufklärung würde ich da vor allen Dingen auf 2014 schauen, wo es eben hier in Baden-Württemberg massive Proteste gegen den Bildungsplan für 2015 gab, der eben geschlechtliche Vielfalt jetzt noch nicht mal so super progressiv aufnehmen wollte und da dann eben diese Bewegung der Demo für alle auch gerade hier in Stuttgart massiv mobilisiert hat. Zwei zentrale Personen dieser Mobilisierung sind die AfD-Politikerin Beatrice von Storch und Hedwig von Bevern-Förde. Und beide sind auch international sehr gut vernetzt mit vor allem der religiösen Rechten, mit AbtreibungsgegnerInnen weltweit von Brasilien bis in die USA und organisieren bzw. beteiligen sich auch immer an den Märschen oder den sogenannten Marsch für das Leben, der sich eben gegen das Recht auf Abtreibung richtet. Jedes Jahr woanders stattfindet. Letztes Jahr im September war der in Köln. Und es ist auch immer so ein Sammelbecken für religiöse Rechte, offene Nazis, Konservative und auch die AfD. Also letztes Jahr ist beispielsweise Maximilian Krah mitgelaufen. Das ist ein ehemaliges CDU-Mitglied, das jetzt dieses Jahr Spitzenkandidat für die AfD bei der Europawahl ist. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich mich auch noch auf diese queerfeindlichen Netzwerke und religiöse Netzwerke in Deutschland fokussieren soll. Das ist aber tatsächlich nicht so ganz mein Spezialgebiet. Und was ich so ein bisschen auch den Punkt fand, der mir drängender erschien und der auch vielleicht ein bisschen mehr im Alltag präsent ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass queerfeindliche Übergriffe in Deutschland in den letzten 2 Jahren massiv zugenommen haben. Beispiel Sachsen, die Opferberatungsstelle RAA hat 2021 8 Gewaltdelikte gegen queere Menschen registriert. 2022 waren es fast 3-mal so viele. Und bei diesen Zahlen geht es nur um körperliche Angriffe, also Anfeindungen oder Beleidigungen sind dann nicht mitgezählt. Und wie bei allen Zahlen, wo es um die Meldung von Gewaltdelikten geht, muss man davon ausgehen, dass es eine große Dunkelziffer gibt, weil eben längst nicht alle Betroffenen die Übergriffe auch melden. Und Sachsen ist ja ganz gerne immer das Beispiel für alles, was extrem problematisch ist, was rechte Zusammenhänge in Deutschland angeht. Aber die Situation für queere Menschen hat sich nicht nur in Sachsen massiv verschärft, sondern bundesweit. Also wenn man sich bundesweite Zahlen anschaut, vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, dann wurden 2022 mehr als doppelt so viele Gewaltangriffe auf queere Personen registriert wie 2021. Und die Polizei hat 2022 mehr als 1400 queerfeindliche Straftaten erfasst, davon etwa 300 Gewaltdelikte. Ich habe so ein paar einzelne Beispiele noch mitgebracht. Letztes Jahr kam es beim Christopher Street Day in Halle zu einem Übergriff, bei dem Teilnehmende attackiert wurden. Eine Person wurde auch schwer verletzt. In Hannover wurde eine Person beim CSD gegen den Kopf getreten. Beim CSD Münster 2022 starb der Transmann Malte C. an den Folgen von einem queerfeindlichen Angriff. Und wenn man ein bisschen closer to home schaut, dann gab es auch in Karlsruhe 2022 im Anschluss an den dortigen CSD einen queerfeindlichen Angriff, wo zuerst eine Regenbogenflagge verbrannt wurde und dann mehrere Personen körperlich angegriffen und verletzt wurden. Und diese Entwicklungen haben auf der einen Seite schon auch damit zu tun, dass es eine erhöhte Sichtbarkeit von queeren Menschen gibt. Es gab in den letzten 2 Jahren so viele CSDs in Deutschland wie noch nie und auch viele in ländlichen Gegenden, wo sie tatsächlich zum ersten Mal stattgefunden haben. Und diese Sichtbarkeit sorgt eben auch dafür, dass Menschen zur Angriffsfläche werden, besonders in ländlichen Gegenden. Viel zentraler ist meiner Meinung nach aber die Entwicklung, dass die extreme Rechte in den letzten Jahren und eben auch sehr verschärft nochmal ungefähr seit der Pandemie alles, was im weitesten Sinne mit queer zu tun hat, zunehmend zu einem sehr konkreten Feindbild stilisiert. Also die Themen Queer, Gender, Feminismus werden ganz gezielt von der extremen Rechten bespielt, um ein konservatives Familien- und Geschlechterbild zu propagieren. Und diese Häufung und Normalisierung dadurch auch von antifeministischen und queerfeindlichen Diskursen findet dann nicht im luftleeren Raum statt. Also es geht nicht nur darum, dass darüber gesprochen wird, sondern Menschen, die darüber sprechen, ist auch klar, dass sie damit eine gewisse Legitimierung für diese Gewalt, die dann auf den Straßen stattfindet, liefern. Ein Beispiel für eine rechte Hetzkampagne wäre etwa gegen die Drag-Lesung für Kinder im Juni in München letzten Jahres. Das ist relativ viel durch die Medien gegangen, wo sich eben Politiker, ich weiß gar nicht, ob man das gendern muss, von AfD, CSU und Freien Wählern nicht zu schade waren, gegen diese Veranstaltung zu polemisieren mit Wörtern wie Frühsexualisierung, Kindeswohlgefährdung oder auch von Pädophilie gesprochen haben. Genau, und auch da wieder, man sagt Frühsexualisierung, aber es geht nicht darum, dass Kinder frühzeitig irgendwie mit sexuellen Inhalten in Kontakt kommen, sondern dass in den Augen von AfD, CSU, Freien Wählern Drag-Personen an sich sexualisiert sind und ein Problem sind und Kindeswohlgefährdung betreiben würden. Und ich finde es hier auch nochmal, deswegen habe ich dieses Beispiel ausgesucht, wichtig zu betonen, dass es da nicht nur um das, was allgemein als extreme Rechte bezeichnet wird und die AfD geht, sondern auch sehr viel um bürgerliche Konservative. Also die CDU in Thüringen beispielsweise hat gerade einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der geschlechtergerechte Sprache verbieten soll. Und Baden-Württemberg ist da schon wieder ein bisschen weiter als Thüringen. Und zwar hat hier ein Volksbegehren Ende letzten Jahres das Verbot von Gendern und geschlechtergerechter Sprache gefordert. Und zwar hat der Heidelberger CDU-Bezirksrat Klaus Hecking über 14.000 Unterschriften gesammelt. Das Volksbegehren ist aus unterschiedlichen Gründen Anfang des Jahres abgelehnt worden, auch teilweise aus formalen Gründen. Aber am 30. Januar 2024 hat die Landesregierung dann den Beschluss gefasst, dass in der Kommunikation der Landesverwaltung das Regelwerk der amtlichen Rechtschreibung nach den Empfehlungen des Rechtschreibrates einzuhalten ist. Und der Deutsche Rechtschreibrat hat sich letzten Sommer bei seinem Treffen beschlossen, dass Gendern mit Sonderzeichen, also Sternchen, Unterstrich, Doppelpunkt, nicht Teil der deutschen Rechtschreibung ist. Und deswegen kann man das jetzt nicht mehr in der Kommunikation mit Landesregierungen verwenden. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann hat dann so argumentiert, dass man ja nichts verbieten würde, sondern dass man sich an die deutsche Rechtschreibung halten würde. Faktisch heißt es aber, dass geschlechtergerechte Sprache in der Landesverwaltung in Baden-Württemberg nicht mehr möglich ist seit dem 30. Januar. Ich weiß nicht, wie viel Kommunikation ich jetzt beispielsweise in meinem Alltag mit der Landesverwaltung Baden-Württemberg habe, aber das sind Diskussionen, die dann genutzt werden von rechter Seite, um so zu tun, als würde eine kleine Minderheit hier auf dem Rücken der Mehrheit Identitätspolitik betreiben. Und auch Diskussionen wie diese, also ich habe die in mehreren Telegram-Chats dann gefunden, wo man dann von, eigentlich geht's hier um geschlechtergerechte Sprache und um einen Verwaltungsakt und drei Sätze weiter waren die Leute dabei, dass man alle Queers aufhängen muss. Wenn man sich das so gerade online anschaut, ist es erschreckend, wie schnell das geht. Und das ist das, was ich vorher auch meinte mit Normalisierung, dass solche Sachen immer wieder debattiert werden. Und diese Normalisierung ist auch das, was den Opferberatungsstellen im Moment mit am meisten Sorgen macht, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die anstehenden Wahlkämpfe in Ostdeutschland, wo eben die Opferberatungsstellen davon ausgehen, dass die Angriffe dieses Jahr nochmal zunehmen werden, weil diese Rhetorik immer weiter eskaliert. Ich komme jetzt dann auch zum letzten Teil von meinem Vortrag. Und ich habe deswegen die USA so ausführlich gemacht, weil ich finde, dass man gerade an den Entwicklungen in den USA sehr gut den vielbeschworenen autoritären Turn der letzten Jahre aufzeigen kann. Also das ist ein Land, das sehr lange als, wie auch immer man das dann bewerten möchte, aber als so ein Beacon der Liberalität gegolten hat und wo diese autoritären Entwicklungen sich massiv beschleunigt haben in den letzten Jahren. Und es ist meiner Meinung nach kein Zufall, dass es bei diesen autoritären Entwicklungen immer zuerst um Frauen und Queers geht, sondern dass es vielmehr ein wiederkehrendes Muster in autoritären Gesellschaften ist. Also egal, ob man sich jetzt China oder den Iran anschaut, autoritäre Gesellschaftsstruktur geht immer einher mit extrem konservativen Geschlechter- und Familienbildern. Warum das so ist, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und diese konservativen Geschlechter- und Familienbilder durchziehen dann tatsächlich so ganze Politikfelder. Also ich finde, Ungarn ist da beispielsweise ein ganz gutes Beispiel. Viktor Orban hat eigentlich auf antifeministischen Vorstellungen ein komplettes Regierungsprogramm aufgebaut. In Ungarn, gerade auch so Anfang der 2010er Jahre, wurde Gender so eine ganz unspezifische Chiffre, also Gender an sich war was Bedrohliches, womit alles Mögliche gerechtfertigt werden konnte. Es war dann so ein zentraler Aspekt eigentlich in einem Bedrohungsszenario, das Orban aufgebaut hat, in dem er Ungarns angeblich ursprüngliche und christliche Werte gegen einen angeblich westlichen Globalismus verteidigt hat. Ein anderes Beispiel, an dem man das ganz gut zeigen kann, ist eine Rede vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, die er anlässlich der Annexion ukrainischer Gebiete am 30. September 2022 gehalten hat. Und da hat er auf eine sehr spannende Weise die Emanzipation von queeren Menschen mit der Außenpolitik Russlands in Verbindung gebracht. Und zwar hat er in dieser Rede queere Personen und geschlechtsangleichende Eingriffe als Perversion bezeichnet, gegen die sich Russland und sein Volk zur Wehr setzen würden, also zur Wehr setzen unter anderem eben in der Ukraine, und beschworen einen apokalyptischen Endkampf des heiligen Russlands gegen die westlichen Eliten. Und das klingt, wenn man das so für sich hinstellt, erstmal ein bisschen absurd. Was hat jetzt der Ukraine-Krieg mit dem heiligen Russland und mit Queersein zu tun? Wenn man sich das theoretisch anschaut, ist diese Fixierung meiner Meinung nach absolut nicht willkürlich. Ich würde argumentieren, dass autoritäres Denken immer patriarchal ist und Frauen- und Queerfeindlichkeit Autoritarismus eigentlich inhärent sind. Die Leipziger Autoritarismusstudie weist seit Jahren für Deutschland immer noch extrem hohe Werte oder gleichbleibend hohe Werte für autoritäres Denken nach. Und die Zustimmung zu antifeministischen Aussagen nehmen tatsächlich seit dieser Marke erhoben wird jedes Mal zu. Und warum hängt es meiner Meinung nach ganz zentral zusammen? Das hat was mit dem Zusammenhang von Autoritarismus und Freiwilligkeit zu tun. Also autoritäre Unterordnung passiert freiwillig. Das ist, finde ich, der eine Punkt, der Autoritarismus von beispielsweise einer Diktatur unterscheidet. Im Autoritarismus ordnet sich das Individuum nicht aus Zwang oder zumindest nicht aus Zwang, der als solcher empfunden wird, der Autorität unter, sondern tut es freiwillig und es funktioniert über eine stark emotionale Beziehung zu dieser Autorität. Also man bewundert die Autorität, der man sich unterordnet und möchte gleichzeitig selbst gerne Macht ausüben. Und in dieser Vorstellung von einem ganz klaren Unter- und Überordnungsverhältnis, das eben emotional besetzt wird, vereinfachen autoritaristische Vorstellungen Gesellschaft. Und das ist auch das, was es für manche Menschen attraktiv macht. Und ein binäres Geschlechterverhältnis, also ein Verhältnis, in dem es in der Vorstellung nur Männer und Frauen gibt und zwischen diesen Personen dann auch noch eine sehr klare Hierarchie mit klaren Rollenvorstellungen, ist eigentlich das autoritäre Wunschverhältnis par excellence. Also es ist genau das, was Autoritarismus braucht. Es ist klar, dass sich die Frau dem Mann unterzuordnen hat. Es gibt bestimmte Rollen, die damit einhergehen. Die Welt ist einfach sortiert. Und ergänzend kommt meiner Meinung nach hinzu, dass es deswegen so zentral werden kann, auch damit zu tun hat, dass es eben jene Hierarchie ist, die uns am nächsten ist. Also wir tragen alle unser Geschlecht immer mit uns herum, immer und überall, unabhängig davon, ob wir es wollen oder nicht. Und deswegen ist es so ein guter Ansatzpunkt. Ich bin jetzt auch nicht die Erste, die auf die Idee gekommen ist, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Schon in den relativ bekannten Studien der Frankfurter Schule zum autoritären Charakter, die Theodor Adorno, Else Frenkel-Brunswick, Daniel Levison und Nevitt Sanford in den 1940er Jahren in den USA durchführten, und die bis heute eben auch prägend für die Autoritarismusforschung sind, spielten Sexualität und Geschlechterverhältnisse eine wesentliche Rolle in der Erklärung des autoritären Charakters. Dass dem so ist, ist aber ein bisschen untergegangen und in der Forschung erst in den letzten Jahren wieder stärker betont worden. Gerade für Frenkel-Brunswick war aber schon eben in den 40ern ganz klar, und es hat sie eben auch stark betont, dass eine für den autoritären Charakter typische Vorstellung von idealer Männlichkeit und Weiblichkeit und die zwanghafte Verleugnung sämtlicher davon abweichender Ausprägungen von Geschlecht ein ganz zentrales Merkmal autoritärer Persönlichkeiten sind. Also einerseits hat man eben eine sehr heterosexistische Vorstellung von vor allen Dingen Männlichkeit. Dann kommt aber noch der Aspekt hinzu, dass man diese sehr klaren Vorstellungen hat, was ist weiblich, was ist männlich. Sehr stereotype Vorstellungen und dass die dann aber auch unbedingt umgesetzt werden müssen. Also das heißt, dass autoritäre Persönlichkeiten all jene Züge ihrer eigenen Identität, die nicht dieser klaren Vorstellung entsprechen, verleugnen müssen. Ich finde das Wort ein bisschen schwierig, aber da geht es so ein bisschen darum, Geschlechtsvorstellungen reinzuhalten. Also dass, wenn ich mich als männlich begreife, ich nur Teile an mir selbst zulassen kann, die auch eine ganz stereotypische Vorstellung von Männlichkeit entsprechen. Und da fallen dann auch schon so Sachen drunter wie, dass ich kein Bedürfnis nach Bindung haben darf, weil Bindung was weiblich Charakterisiertes ist in dieser Vorstellung. Und eben auch schon in den 1940er Jahren zeigte sich eben vor allen Dingen bei männlichen Studienteilnehmern ein signifikanter Zusammenhang zwischen autoritären Charakterstrukturen und heterosexistischen Männlichkeitsidealen. Und die Funktion davon ist eben, dass ich vorhin gesagt habe, dass die Unterordnung bei autoritären Persönlichkeiten eine freiwillige ist. Das heißt aber nicht, dass sie das Individuum nicht auch was kostet. Und die Macht, die über andere ausgeübt werden kann, wiegt dann einen Teil dieser Kosten auf. Und ganz lange war eben in einer patriarchalen Gesellschaft die Macht des Mannes über die Frau auf eine gewisse Art gefestigt. Und so konnten Männer für ihre Unterwerfung unter die Autorität mit der Macht über Frauen sozusagen entschädigt werden. Und die Emanzipationsbewegungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte haben diese Macht immer weiter aufgeweicht. Deswegen ist eben dieser Mechanismus nicht mehr gegeben und auf dieses Absterben dieses Mechanismus wird mit Aggression reagiert. Noch viel problematischer für einen autoritären Charakter ist dann tatsächlich aber die Existenz von Queeren und besonders von Transpersonen, weil sie diese autoritären Kategorien im binären Geschlechterverhältnis noch viel grundlegender in Frage stellen. Also Geschlecht und Patriarchat waren schon immer Gewaltverhältnisse, auch für jene, die davon profitieren. Also auch Männer leiden unter dem Patriarchat, auch wenn sie vom Patriarchat profitieren. Und autoritäre Persönlichkeiten haben sich jetzt aus ihrer Sicht an die Regeln dieses Gewaltverhältnisses gehalten. Also sie machen das, was von ihnen verlangt wird. Und dann ist es praktisch unaushaltbar, wenn es Personen gibt, die die Regeln dieser Gewaltverhältnisse durch ihre pure Existenz grundlegend in Frage stellen. Und in dem Hass oder der Aggression gegen Frauen und Queers bricht sich dann eben der Hass auf jene Bahn, die diese Zumutungen verweigern und in der Vorstellung autoritärer Persönlichkeiten eben tun, was sie wollen. Und sie zeigen einfach dadurch, dass es sie gibt und dadurch, dass sie emanzipiert sind, dass man sich nicht unterordnen muss und dadurch wird die eigene Unterordnung noch viel schwerer erträglich. Und wenn dann auch noch die Kompensation der eigenen Kosten durch Macht über andere wegfällt, dann steht der autoritäre Charakter vor einem Problem. Es wird dann auch dadurch gesteigert, dass eben diese Vorstellung, oder verschärft, sage ich mal, dass diese Vorstellung von einer reinen Geschlechtsidentität eine völlig falsche ist. Also natürlich haben auch autoritäre Persönlichkeiten Anteile und Wünsche, die nicht mit ihrer eng gefassten heterosexistischen Geschlechtsvorstellung übereinstimmen. Und diese können sie aber nicht zulassen. Sehr häufig tauchen diese abgewehrten Wünsche dann in den Projektionen auf andere wieder auf und werden dann stellvertretend in diesen Personen bekämpft. Also wenn man so weit gehen will, kann man, glaube ich, sehr viele extrem problematischen Rhetorik, was ich auch vorher meinte mit Zusexualisierung, Pädophilie und so weiter und viele, viele Vorwürfe, die Transpersonen in den Diskussionen in den USA gemacht werden, genau damit erklären. Die eigenen Wünsche auf diese Personen projiziert werden und dann eben nicht die Autorität bekämpft wird, die diese Wünsche einschränkt oder verbietet, sondern die Wünsche selbst und weil sie projiziert wurden, die Personen auf, die sie projiziert wurden, also deren StellvertreterInnen. Na, und der Psychologe Rolf Pohl hat das, fand ich, ganz schön mal zusammengefasst, indem er sagt, dass sich im Hass auf Frauen und Queers auch immer der Hass auf die eigene, als problematisch verstandene Schwäche und Abhängigkeit von anderen Menschen bahnbricht. Weil das eben als Punkte verstanden wird, die nicht zu dieser Männlichkeitsvorstellung passen. Und wenn ich jetzt wieder zurück zum Beispiel USA komme, wo es eben sehr viel um reproduktive Rechte geht, würde ich argumentieren, dass dieser Frontalangriff, den man da eigentlich schon kontestieren muss, in den USA, aber auch weltweit ein Versuch ist, einen Teil der in der autoritären Vorstellung verloren gegangenen Macht zurückzuerlangen, indem man eben die Unabhängigkeit und Selbstbestimmung von Frauen massiv beschneidet. Und die Angriffe auf Transpersonen und Queers zielen hingegen nicht auf die Kontrolle, sondern auf Auslöschung. Weil im autoritären binären Geschlechterverhältnis werden Frauen zumindest für die Reproduktion in Anführungszeichen gebraucht und eben auch für die Bedürfnisbefriedigung von Männern. Und alle anderen Geschlechter haben aber im autoritären Verständnis nicht nur keinen Platz in der Welt, sondern sie sind vielmehr ein Angriff auf die Grundfesten der autoritären Weltsicht und müssen deswegen bekämpft werden. Und deswegen werden diese Angriffe auch nicht bei den Toilettenbills aufhören, sondern weitergehen. So, zum Abschluss ist mir da wichtig, nochmal zu betonen, dass es dabei eben nicht um religiöse Gefühle geht oder um Identitätspolitik, sondern ganz klar um einen autoritären Umbau von Gesellschaft. Und dieser beginnt bei den Rechten von Frauen und Queers, aber hört dort noch lange nicht auf. Vielen Dank.